Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Kindern Israels und sprich zu ihnen: Dies sind die Feste des Herrn, die ihr heilig und meine Feste heißen sollt, da ihr zusammenkommt. 6 Tage sollst du arbeiten, der 7. Tag aber ist der große heilige Sabbat, da ihr zusammenkommt. Keine Arbeit sollt ihr darinnen tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in all euren Wohnungen. Dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr heilige Feste heißen sollt, da ihr zusammenkommt. Am 14. Tage des 1. Monats zwischen Abend ist des Herrn Passa. Und am 15. desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote des Herrn. Da sollt ihr 7 Tage ungesäuert Brot essen. Der 1. Tag soll heilig unter euch heißen, da ihr zusammenkommt. Da sollt ihr keine Dienstarbeit tun und dem Herrn opfern 7 Tage. Der 7. Tag soll auch heilig heißen, da ihr zusammenkommt. Da sollt ihr auch keine Dienstarbeit tun. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Kindern Israels und sprich zu ihnen: Wenn ihr ins Land kommt, das ich euch geben werde, und werdet es ernten, so sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen. Da soll die Gabe gewebet werden vor dem Herrn, dass es von euch angenehm sei. Solches soll aber der Priester tun, des anderen Tags nach dem Sabbat. Und sollt des Tages, da eure Gabe gewebet wird, ein Brandopfer dem Herrn tun von einem Lamm, das ohne Wandel und jährig sei, samt dem Speiseopfer 2/10 Semmelmehl mit Öl gemenget, zum Opfer dem Herrn eines süßen Geruchs, dazu das Trankopfer, 1/4 hin Wein. Und soll kein Neubrot, noch Sangen, noch Korn zuvor essen, bis auf den Tag, da ihr eurem Gott Opfer bringet. Das soll ein Recht sein euren Nachkommen in all euren Wohnungen. Danach sollt ihr zählen vom andern Tage des Sabbats, da ihr die Webegabe brachtet, 7 ganze Sabbate. Bis an den andern Tag des 7. Sabbats, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und Neuspeiseopfer dem Herrn opfern. Und sollt es aus all euren Wohnungen opfern, nämlich 2 Webebrote von 2/10 Semmelmehl, gesäuert und gebacken zu Erstlingen dem Herrn. Und sollt herzubringen neben eurem Brot 7-jährige Lämmer ohne Wandel und einen jungen Farren und 2 Widder. Das soll des Herrn Brandopfer, Speiseopfer und Trankopfer sein. Das ist ein Opfer eines süßen Geruchs dem Herrn. Dazu sollt ihr machen einen Ziegenbock zum Sündopfer und 2-jährige Lämmer zum Dankopfer. Und der Priester soll es weben samt dem Brot der Erstlinge vor dem Herrn und den 2 Lämmern und soll dem Herrn heilig und des Priesters sein. Und sollt diesen Tag ausrufen, denn er soll unter euch heilig heißen, da ihr zusammenkommt. Keine Dienstarbeit sollt ihr tun. Ein ewiges Recht soll das sein bei euren Nachkommen in all euren Wohnungen. Wenn ihr aber euer Land erntet, sollt ihr es nicht gar auf dem Felde einschneiden, auch nicht alles genau auflesen, sondern sollt es den Armen und Fremdlingen lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Kindern Israels und sprich: Am 1. Tage des 7. Monats sollt ihr den heiligen Sabbat des Blasens zum Gedächtnis halten, da ihr zusammenkommt. Da sollt ihr keine Dienstarbeit tun und sollt dem Herrn opfern. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Des 10. Tages in diesem 7. Monat ist der Versöhntag. Der soll bei euch heilig heißen, dass ihr zusammenkommet, da sollt ihr euren Leib kasteien und dem Herrn opfern. Und sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhntag, dass ihr versöhnet werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Denn wer seinen Leib nicht kasteiet an diesem Tage, der soll aus seinem Volk gerottet werden. Und wer dieses Tages irgendeine Arbeit tut, den will ich vertilgen aus seinem Volk. Darum sollt ihr keine Arbeit tun, das soll ein ewiges Recht sein euren Nachkommen in all euren Wohnungen. Es ist euer großer Sabbat, dass ihr eure Leiber kasteiet. Am 9. Tage des Monats zu Abend sollt ihr diesen Sabbat halten von Abend an bis wieder zu Abend. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Kindern Israels und sprich: Am 15. Tage dieses 7. Monats ist das Fest der Laubhütten, 7 Tage dem Herrn. Der erste Tag soll heilig heißen, dass ihr zusammenkommet, keine Dienstarbeit sollt ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn opfern, der 8. Tag soll auch heilig heißen, dass ihr zusammenkommet, und sollt euer Opfer dem Herrn tun, denn es ist der Versammlungstag, keine Dienstarbeit sollt ihr tun. Das sind die Feste des Herrn, die ihr sollt für heilig halten, dass ihr zusammenkommet und dem Herrn Opfer tut, Brandopfer, Speiseopfer, Trankopfer und andere Opfer, ein jegliches nach seinem Tage. Ohne was der Sabbat des Herrn und eure Gaben und Gelübde und freiwillige Gaben sind, die ihr dem Herrn gebet. So sollt ihr nun am 15. Tage des 7. Monats, wenn ihr das Einkommen vom Lande eingebracht habt, das Fest des Herrn halten 7 Tage lang. Am 1. Tage ist es Sabbat und am 8. Tage ist es auch Sabbat. Und sollt am 1. Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Maien von dichten Bäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und sollt also dem Herrn des Jahres das Fest halten 7 Tage. Das soll ein ewiges Recht sein bei euren Nachkommen, dass sie im 7. Monat also feiern. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen, wer einheimisch ist in Israel, der soll in Laubhütten wohnen. Dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Kinder Israels habe lassen in Hütten wohnen, da ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Und Mose sagte den Kindern Israels solche Feste des Herrn. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Gebiete den Kindern Israels, dass sie zu dir bringen gestoßenes lauteres Baumöl zu Lichtern, das oben in die Lampen täglich getan werde, außen vor dem Vorhang des Zeugnisses in der Hütte des Stifts. Und Aaron soll zurichten des Abends und des Morgens vor dem Herrn täglich. Das sei ein ewiges Recht euren Nachkommen. Er soll aber die Lampen auf dem feinen Leuchter zurichten vor dem Herrn täglich. Und sollst Semmelmehl nehmen und davon 12 Kuchen backen, 2/10 soll ein Kuchen haben. Und sollst sie legen je 6 auf eine Schicht, auf den feinen Tisch vor dem Herrn. Und sollst auf dieselben legen reinen Weihrauch, dass es seien Denkbrote zum Feuer dem Herrn. Alle Sabbate für und für soll er sie zurichten vor dem Herrn, von den Kindern Israels zum ewigen Bunde. Und sollen Aarons und seiner Söhne sein, die sollen sie essen an heiliger Stätte, denn das ist sein Allerheiligstes von den Opfern des Herrn zum ewigen Recht. Es ging aber aus eines israelitischen Weibes Sohn, der eines ägyptischen Mannes Kind war unter den Kindern Israels, und zankte sich im Lager mit einem israelitischen Manne und lästerte den Namen und fluchte. Da brachten sie ihn zu Mose. Seine Mutter aber hieß Selomit, eine Tochter Dibris vom Stamme Dan, und legten ihn gefangen, bis ihnen klare Worte würden durch den Mund des Herrn. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Führe den Flucher hinaus vor das Lager, und lass alle, die es gehört haben, ihre Hände auf sein Haupt legen, und lass ihn die ganze Gemeinde steinigen. Und sage den Kindern Israels: Welcher seinem Gott fluche, der soll seine Sünde tragen. Welcher des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben, die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Wie der Fremdling, so soll auch der Einheimische sein, wenn er den Namen lästert, so soll er sterben. Wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben. Wer aber ein Vieh erschlägt, der soll bezahlen, Leib um Leib. Und wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat. Schade um Schade, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wer hat einen Menschen verletzt, so soll man ihn wieder tun. Also dass wer ein Vieh erschlägt, der soll's bezahlen. Wer aber einen Menschen erschlägt, der soll sterben. Es soll einerlei Recht unter euch sein, dem Fremdling wie dem Einheimischen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Mose aber sagte es den Kindern Israels, und sie führten den Flucher aus vor das Lager und steinigten ihn. Also taten die Kinder Israels, wie der Herr Mose geboten hatte.